Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Hosea, Kapitel 6, Vers 6 bis 7. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir ein Brandopfer bringt. Doch in Adam habt ihr meinen Bund gebrochen, dort wurdet ihr mir untreu. Gott segne dieses Wort. Aufopfernde Liebe. In diesem Bibelpassage aus dem Buch Hosea im Kapitel 6 im Alten Testament lernen wir mehr über Gottes aufopfernde Liebe. Und Hosea hat eben zu Zeiten Gottes Wort den Menschen beigebracht und hat die Menschen gewarnt, die Hebräer zu der Zeit, die Israeliten zu der Zeit, dass sie sich abwenden von Dingen und Sachen und Idolen und sich Gott wieder zuwenden, Gottes aufopfernde Liebe wieder zuwenden. Und es geht eben darum, wie es hier heißt, dass sie Barmherzigkeit zeigen sollen und keine Opfer und Opfergaben machen sollen. Also Rituale, ja, also so tun oder aus irgendwelchen anderen Anlässen, außer Gott zu ehren, ihm Opfergaben zu bringen. Und Gott möchte das nicht und er warnt sie auch davor, denn er sieht die Herzen der Menschen und durch den Propheten Hosea zeigt er ihm die Untreue der Menschen auf in ihren Herzen. Und lest mal durch, Hosea, das Buch im Alten Testament. Da ist das so, dass er eben auch mit einer Prostituierten verheiratet ist. Also sehr, sehr viel persönliches Leid und Schwierigkeiten hier als Diener Gottes. Zum einen Gottes ihr Aufruf zur Umkehr, ja, zu ihm zu, also Buße zu tun und zu Gott zurückzukehren als reuige Sünder. Und dann eben auch sein persönliches Leid und Schicksal in seinem Privatleben sozusagen auch noch damit zu tun hat. Also Hosea hatte wirklich, wirklich ein schwierige Aufgaben. Und Gott hat eben also zum Beispiel auch seine Ehe genutzt als Objekterklärung oder im Englischen sagen wir Object Lesson. Also als Beispiel, als Musterbeispiel zu nutzen, um eben die Untreue der Israeliten, des Volkes zu der Zeit nochmal darzulegen, um auch Menschen die Herzen der Menschen, die Menschen, Herzen der Menschen zu erreichen. Und darauf kommt es an, denn es ist der Aufruf zur Buße, nicht nur, weil es dann irgendwie, ja, weil das Beste ist, zu tun ist, sondern da ist immer eine Art, eine Wendung immer zum Bösen hin, der Hebräer zu der Zeit. Und das ist das, was wir, wo auch unser Herr Jesus Christus dasselbe quasi sagt, wenn ihr mal ins Neue Testament geht ins Matthäus-Evangelium und geht da mal in das, ins 12. Kapitel, Vers 7, ja, und da sagt Jesus, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Gott segne dieses Wort. Jesus sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, dann sind unsere Herzen Jesus Christus zugewandt und wir nutzen nicht irgendwie, wir tun so, als wenn wir zu Christus kommen, aber unsere Herzen sind weit entfernt von Jesus Christus. Und Opfergaben und Rituale und irgendwie in einer Glaubensgemeinde zu singen oder irgendwie was zu tun, um dann zu erwarten, dass Gott das anerkennt oder gutheißt, da warnt uns unser Jesus auch davor. Das ist letztendlich eben also Barmherzigkeit, Unbarmherzigkeit der Menschen sich selbst gegenüber. Denn das Böse, der Satan, kann dann durch die Herzen der Menschen, die das tun, wirken und sie von Gott abwenden. Ja? Und wir als Christen wollen also sehr wachsam sein, dass wir uns abwenden von Menschen, die vorgeben, Jesus Christus zu folgen, aber deren Herzen eben Jesus Christus abgewandt sind. Das ist also etwas, wo wir sehr wachsam sein müssen. Nur weil man in einer Glaubensgemeinde ist oder sich aufhält, heißt das eben nicht, dass eben alle Leute Jesus Christus also als Gott im Fleische anerkennen, zum Beispiel. Und das müssen wir tun, wenn wir Jesus Christus folgen und ihm glauben. Ja? Und das ist so die Parallele da zu dem Buch Hosea. Lies mal durch, da passiert sehr, sehr viel im Buch Hosea. Und wir lernen aber eben auch die aufopfernde Liebe Gottes, die wir natürlich dann sehen in unserem Herrn Jesus Christus später, ja, viele hunderte Jahre später, wo er dann hier zu uns kommt als Gott im Fleische. Und geht in Hosea ins 11. Kapitel durch und schaut nochmal da, da ist dann die Liebe des Herrn zu Israel, also zu den Hebräern, da ausgedrückt. Also wenn Gott sagt, wendet euch mir zu und ihr könnt dann meine aufopfernde Liebe wahrnehmen. Ja, aber nur wenn ihr euch mir zuwendet. Ja, Gott kann das nicht und Gott heißt das nicht gut, wenn Menschen sich dem Bösen zuwenden und sich gegen ihn stellen. Das kann Gott nicht gutheißen und das hat sich nicht verändert, auch zu heutigen Zeiten nicht. Und ja, also seid wachsam, lasst euch durch den Heiligen Geist ins Herz sprechen, was nun wahr ist und was nun falsch ist und bleibt in Gottes Wort und lernt viel mehr über die aufopfernde Liebe, besonders die aufopfernde Liebe unseres Jesu Christus, der für uns ja am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden. Und so macht es nur Sinn, dass wir ihn ehren und ihn anerkennen für das, was er dann getan hat für uns, als Gott im Fleische gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden und dann wieder auferstanden ist, durch den Heiligen Geist wieder auferstanden ist. Und darauf kommt es an. Also nicht nur Buße tun, der Buße willen, sondern alles in und für unseren Herrn Jesus Christus, um ihn zu ehren und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine aufopfernde Liebe und auch wie du uns immer wieder zeigst, wie wichtig es ist, dass wir uns dir zuwenden als reue Sünder, dass wir nicht nur Buße tun, sondern Buße in unseren Herzen walten lassen und du uns hilfst damit. In einer Kraft können wir das nicht tun, das kannst nur du, unser Herr Jesus. Und wir beten, dass alle Menschen in ihrer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und wir danken dir besonders also für diesen Bibeltext auch aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hosea und auch wie du dich dann hier im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium auch nochmal zeigst und vor allem deine aufopfernde Liebe uns gegenüber zeigst, indem du uns sagst, was nun zu tun ist und was Gott dient und was Gott nicht dient. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.